Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, Vers 24 bis 27. Jesus sah ihm nach, als er wegging, und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie: Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Er antwortete: Was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott segne dieses Wort. Gottes Möglichkeiten. In diesem Bibelvers hier lernen wir mehr über Gottes Möglichkeiten. Das heißt also, was hier nun passiert ist, also ich möchte euch einladen, selber mal reinzugehen, mit wem Jesus hier spricht und wie er mit ihm antwortet. Und es kommt hier darauf an zu verstehen, dass Jesus Christus hier Übertreibung natürlich als literarische Figur, als Sinnbild sozusagen benutzt, um zu zeigen, wie schwierig es ist für manche Menschen, für Reiche hier ins Reich Gottes zu kommen, also Erlösung zu erfahren. Und worauf es ankommt, ist zu verstehen, dass im hebräischen Glauben und damals auch zur Zeit Jesus Christus es ja der Glaube war, dass eben Leute, die reich und wohlhabend waren und gesund und viel Geld und Macht und Einfluss hatten, von Gott gesegnet waren. Und Leute, die krank waren oder arm waren oder betteln mussten oder blind waren oder behindert waren oder wie auch immer, dass sie von Gott verflucht waren. Und unser Herr Jesus zeigt uns, dass das absolut falsch ist, das ist verkehrt. Und wir müssen uns überlegen, ist das heutzutage so viel anders in unserer Gesellschaft, wie das ist? Wie sehen wir denn Leute? Sehen wir Leute mit Wohlstand zum Beispiel oder Reichtum an, dass sie von Gott gesegnet sind oder nicht? Und auch da können wir abwegig sein, denn dasselbe Prinzip greift auch heute. Ne? Was uns unser Jesus Christus lehrt, ist dasselbe auch heute. Nur weil jemand reich ist, heißt das nun nicht, dass Gott nun die Menschen, dass diese Menschen gesegnet hat. Das ist falsch. Das ist so nicht richtig. Auch dann das andere Extrem, dass wir nun arm sein müssen oder alles weggeben müssen, um dann irgendwie Gott zu gefallen und Gott uns dann gnädig ist. Das ist auch falsch, ja, darauf kommt es nicht an. Es ist eine Frage des Herzens. Und wenn wir von Gottes Möglichkeiten sprechen, so geht es hier darum, es ist eine Herzensangelegenheit. Denn unser Herrgott ist ja ein persönlicher Gott und Jesus Christus ist immer nach auf die Herzen der Menschen bedacht, wie auch hier. Und lest mal durch hier in Vers 18 geht's los, im 18. Kapitel, und lest das mal durch, wie denn und Jesus mit dem reichen Mann im Dialog steht. Lade ich euch ein. Und dann natürlich auch die Gleichnisse im Lukas-Evangelium, vor allem auch da nochmal durchzulesen. Jesus nutzt auch Gleichnisse aus, um direkt Menschen ins Herz zu sprechen. Denn er war also umgeben von vielen Menschen, die waren ihm also ja nicht wohlgesonnen, die waren ihm übel, die waren bösartig und wollten ihm auch Böses. Und er hat dann in Parabeln gesprochen, Parabeln, also Gleichnissen, und dann, um direkt Leuten ins Herz zu sprechen. Ja? Also wer erreichbar war in der Menge, ja, ihm nicht Böses wollte und erreichbar war, so konnte er dann Leute erreichen und immer wieder auf sich selber zeigen. Ja? Darauf kommt es an, dass Jesus kommt als Gott im Fleische und zeigt dann, ich bin der Erlöser und es gibt keinen anderen Gott außer mir. Und darauf kommt es an. Also deswegen spricht er oft in Gleichnissen. Im Johannesevangelium nicht, aber hier. Und hier auch versucht er den reichen Mann in sein Herz zu sprechen. Und ja, lest das mal selber durch. Und wenn euer Herz also Gott zugewandt ist, unserem Herrn Jesus Christus, dann hat Gott alle Möglichkeiten, in und durch euch zu wirken, durch den Heiligen Geist. Und das ist das größte Geschenk überhaupt. Und also unser Ziel, unser Herz ist dann auf Jesus Christus ausgerichtet und auf nichts anderes. Ob das nun Geld, Reichtum, Macht, Beziehungen, Einfluss, was auch immer ist, das lenkt ab. Also das ist nicht, das können auch dann Idole werden und das ist dann ganz schlecht. Das wollen wir nicht. Und da, das ist die Einladung hier, die wir aus diesem Lukas-Versen lernen können. Gottes Möglichkeiten sind eben unbegrenzt. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Lukas-Evangelium. Mit dir ist alles möglich. Und wir lesen ja auch die Erlösung, dass du unser Erlöser bist. Und durch dich und nur durch dich können wir zu Gott kommen in einer persönlichen Beziehung mit dir. Darauf kommt es an. Und das können wir am besten und auch nur durch tagtägliches mit einer offenen Bibel, die wir dann mehr über dich erfahren und lesen. Und du sprichst uns dann ins Herz, als reuige Sünder kommen wir zu dir und kannst dann in und durch uns wirken und uns Möglichkeiten zeigen, die wir eigentlich gar nicht dachten, dass sie so waren, dass es möglich war. Aber mit dir ist alles möglich. Und wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort. Und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.